ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, auf Deutsch, Bezni Ta'ala. Und wir machen weiter, Bezni Ta'ala, mit Scharh Riyadu al-Salihin. Riyad al-Salihin, Barakallahu fikum, das wird Gärten von Tugenden. Und wir sind bei Kapitel 79, ja. Der gerechte Herrscher. طيب وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة وقوله تصلون عليهم أي تدعون لهم تدعون لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ولاة الأمور والأئمة قسمان قسم عادل مقسط رفيق برعيته تحبه الرعية وهذا هو من الخير وأما الآخر فهو الظالم العتيد القاسي الذي لا تحبه الرعية يا الذي لا تحبه الرعية ولا يدعو لهم فهذا هو من شر الناس إذن الإمام قد يكون من أهل الخير الإمام قد يكون من أهل الخير أو من أهل الشر وهو بحسبه بارك الله فيكم ذاك المحن شوف إذا تبغون إن شفت أنا من تنت قوت هون فالسيس بروبليم قاد أوكي خير طيب إذا ما معنى ذلك ولاة الأمور قد يكون والي الأمر خيرا أو شريرة يبقى هو ولي أمر حتى لو كان شرير يبقى ولي أمر ولكن هذا الذي لا تحب الرعية ولا يحب الرعية يظلمها ولا ينصح لها لا يدعو لها ولا تدعو له ولا يحب فهذا عباد الله هذا من شرار الخلق من شرار الخلق قالوا أفلا ننبذه يعني هذا الذي يكون شريرا أفلا نقاتله حتى ننزعه قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما أقاموا فيكم شعائر الإسلام والدين أي أظهروا الإسلام وأظهروا الدين أما إذا لم يظهر الإسلام ولم يظهر الدين وحارب الإسلام والمسلمين فهذا إن استطاع المسلمون على نزعه فلا بأس ولكن بالضوابط المعروفة عند أهل العلم أما أن يكون كافرا يتسلط على المسلمين فهذا لا بد من نزعه مع الاستطاعة، مع الاستطاعة وتوفر الشروط التي يستطيع الإنسان من خلالها أن ينزع هذا الإيمان. أما أن يفعل ذلك هكذا فلا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 79 حديث باي 166 و2. بارك الله فيكم. تبقى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكت und es wurde überliefert von Auf ibn Malik, von Auf ibn Malik. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, er hörte den Propheten sagen, eure besten Anführer sind diejenigen, die ihr mögt und die euch mögen und für die ihr betet und die für euch beten. Und eure schlechtesten Anführer sind diejenigen, die ihr hasst und die euch hassen, die ihr verflucht und die euch verfluchen. Auf berichtete weiter, wir fragten, o Gesandter Allah, sollen wir uns nicht von ihnen trennen, das bedeutet gegen sie was tun, damit wir sie wegmachen? Er sagte, nein, nicht solange sie unter euch beten, oder? Das ist nicht stimmt. Solange, dass sie das Gebet verrichten lassen. Das heißt, solange diese Leute das Gebet erlauben und verrichten lassen und verrichten und solange sie die Rituale des Islam zeigen, dann sollte man nicht gegen diese Leute was annehmen oder was vornehmen. Aber wenn diese Leute schlecht sind und die lassen euch nicht den Islam praktizieren oder wal'iyadu billah, die tun etwas, die sagen etwas, die verinnerlichen etwas, was sie vom Islam ausschließt. Vom Islam ausschließt. Dann kann man diese Leute wegmachen, aber mit bestimmten Bedingungen. Das heißt, dass man nicht Unheil stiftet, dass die Lage nicht schlimmer wird und dass man sozusagen was Besseres bringen kann. Am Anfang vielleicht nicht, aber später dann. Aber das hängt damit hier zusammen, barakallahu fikum, was wir hier sagen. Und zwar ein Imam. Imam bedeutet ja, hat viele Bedeutungen, aber Imam bedeutet in der Überlieferung hier, bedeutet Anführer. Das ist ein Imam, bedeutet Vorbeter, Anführer, Großgelehrter. Aber hier, das geht um Anführer. Das wird wie zum Beispiel Herrscher. Es gibt ein Anführer, der gut ist, und Anführer, der schlecht ist. Es gibt schlechte Anführer und gute Anführer. Was ist der Unterschied hier beim Schlecht und Gut? Es geht darum, wie diese Leute erstmal zum Volk sind. Wenn ein Imam gerecht ist, das ist Anführer, gerecht ist, barmherzig ist, wenn er menschlich ist, wenn er sich um sein Volk kümmert, wenn die Leute ihn mögen und er auch die Leute mögt, die Leute machen für ihn Bittgebet und er für sie, dann ist er ein guter Anführer. Und derjenige, der Anführer für uns, der gute Anführer, ist derjenige, der die Religion gut praktiziert. Auf der anderen Seite, ein schlechter Anführer ist ungerecht zu seinem Volk. Hart. Unmenschlich. Kümmert sich nicht um sein Volk. Der will nur alles haben und die anderen ist ihm egal, was sie sind und was sie tun. Die Leute mögen ihn nicht. welche Leute mögen ihn nicht? Die Leute, die gut sind, die Leute, die Ahnung haben. Weil natürlich, wenn ein Anführer gut ist und er sagt, den Leuten macht nicht Verbotenes, die würden ihn nicht mögen, weil die das Verbotene wollen. Aber dieser Schlechter, wenn er Verbotenes tut, oder die Religion nicht praktiziert, dann ist er für viele Leute gut. Aber das ist ein schlechter Anführer nach unserer Religion. Die Leute mögen ihn nicht. Und er auch die Leute nicht. Und sie machen das Gebet gegen ihn. Und die verfluchen ihn. Verfluchen ihn. Und er verflucht sie. Das wird die Beziehung auch zwischen diesem Imam oder Anführer und sein Volk ist sehr gespannt und sehr schlecht. Das ist von den schlechten Leuten. Dann sagt er auf, wir fragten den Propheten, sollen wir gegen sie kämpfen, damit sie weg sind? Dann wird welche? Das sind diese, die Schlechten. Er sagte nein. Solange ma aqamu fikum salah. Pass auf. Ma aqamu fikum salah heißt nicht nur, dass man betet, sondern das heißt Rituale der Religion praktizieren. Und das Wichtigste davon ist natürlich das Gebet. Weil solange diese Leute die Rituale der Religion erlauben und solange sie Muslime sind und die praktizieren den Islam, dann sollt ihr diese Leute nicht bekämpfen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ja, aber mit Bedingungen. Und das geht ja darum, dass die Leute Muslime sind. Wir reden nicht jetzt über ein Land, wo die Leute keine Muslime sind. Jetzt in einem muslimischen Land. Die Leute, 90% oder 95% sind Muslime. Und die beten und sie praktizieren die Religion und so weiter. Und der macht das nicht. Der ist schlecht. Dann dürfen die Muslime sozusagen diese Person weg machen, aber unter bestimmten Bedingungen. Dass sie keine größeren Übel verursachen, dass sie kein Unheil stiften und dass sie die Lage nicht schlimmer machen, als was sie war. Natürlich, das geht hier um Religion. Ja, weil Beispiel, einige Leute werden sagen, ja, schau mal in Richtung Syrien oder Libyen zum Beispiel. Al-Qaddafi hat gebetet und Syrien auch, Al-Assad hat gerade gebetet und der sagt auch, kein Problem, Religion und sowas. Aber diese Leute sind hier, die sind auch noch nicht von eurem Imamen, weil diese Leute keine Muslime sind, aufpassen. Nicht jeder, der behauptet, Muslim zu sein, dann ist er Muslim. Muslim zu sein hat auch bestimmte Bedingungen und bestimmte Voraussetzungen. Und da muss man diese bringen, Barakallahu fiik. Aber das geht darum, über eine Person, die Muslime anführt, diese Person musste bestimmte Eigenschaften haben. Und jetzt kommen einige Eigenschaften, Barakallahu fikum, die auch unter anderem ein Imam haben sollte. Wa'an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وعفيف متعفف ذو عيال. إذن أهل الجنة ثلاثة. أولا سلطان صفاته هذا السلطان صفاته مقسط يعني عادل بين من والله الله سبحانه وتعالى متصدق أي ليس بخيلا وإنما يتصدق موفق أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح، مهتد لما فيه التوفيق والصلاح للعباد، مهتد إلى الخير. الثاني رجل رحيم، يعني عنده رحمة، رقيق القلب، رقيق القلب، قلبه رقيق يعني قلبه ليس قاسي، ليس قاسي. لمن؟ لكل ذي قربى، يعني للقريب ولكل مسلم، لكل قريب ومسلم، يعني قلبه مع المسلم رقيق، أما مع الكافر أشد على الكافر ورحمة على المؤمن. وأما الثالث عفيف، العفيف هو فقير ولكنه عفيف، لا يسأل الناس ويتعفف عنهم، يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، لا يسأل الناس شيئا، يحسبه الناس غنيا وهو فقير، ذو عيال أي يعول كذلك عائلة وأولادا، وعلى الرغم من ذلك يصبر، يصبر على فقره لكونه عفيفا. فهؤلاء يدخلون في الجنة. نظر ابن حمار برشتتن، عياض ابن حمار برشتتن، دست بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت. Es gibt drei Arten von Bewohnern des Paradieses. Ein gerechter Herrscher, der gerecht ist. Der gerecht. Und gibt und der recht geleitet ist und erfolgreich ist. Zweitens, ein Mann, der barmherzig ist, der jedem, mit jedem Verwandten und Muslim mitfühlt und sein Herz ist weich. Und ein armer, enthaltsamer, bescheidener, der auch sich um Familie kümmern soll, aber trotzdem, der fragt die Leute nicht. Das heißt, die Leute denken, diese Person wäre reich, aber die Person ist arm, der hat nicht. Aber weil die Person sozusagen Ehre hat, der bettelt nicht bei den Leuten. Das sind drei Personen. Natürlich für uns jetzt, weil wir über diesen Kapitel sprechen, das geht für uns über diese Anführer oder Herrscher. Anführer oder Herrscher. Das heißt, was sind seine Eigenschaften? Der ins Paradies kommen möchte, erstmal ein Anführer sollte gerecht sein. Was heißt gerecht? Das bedeutet, der sollte meist gerecht sein. Ein Mensch, der hundertprozentig gerecht ist, das ist unmöglich. Unmöglich, dass du hundertprozentig gerecht wirst. Unmöglich. Aber man versucht, gerecht zu sein. Das wird meistens, ist er gerecht und er versucht nicht absichtlich, das geht darum, der versucht niemals absichtlich, ungerecht zu sein. Mutasaddiq. Dann wird einer Person, ein Gerechter endet. Und der gibt. Nicht, dass er nur nimmt und nicht. ist recht geleitet. Erfolgreich. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt ihm den Weg und der versucht Texten. So sollte ein Gerechter oder so sollte ein Anführer sein. Gerecht, praktizierend, warmherzig, freundlich. Dass er sich um die das Volk kümmert und so weiter. Mit jedem Verwandten und mit jedem Muslim. Das heißt, der hat diese islamische Grundlage, indem er die Muslimin lebt und mag, indem er gut ist zu den anderen. Er kommt auch Paradies. Dritte Person, Al-Afif, das kommt von Al-Iffah. Al-Iffah ist, da bleibt man enthaltsam. Und obwohl die Person Familie hat, trotzdem bettelt diese Person nicht. Weil diese Person ehrenhaft ist. Und das ist eine Person, die ins Paradies kommt. Die Person ist arm, hat nicht. Aber die Leute denken, der ist so reich. Warum? Weil diese Person seine Hand nicht streckt für die Leute und sagt, gib mir. Deshalb denken die Leute, dass er so reich ist. Diese Person kommt ins Paradies. Das, was verbindet diese Leute da zusammen, verbindet mit ihnen den Glauben. Das heißt, wenn du den richtigen Glauben hast, der Weg ist, dass du Allah allein einzig anbetest und dass du dem Propheten folgst. Und allen Propheten folgst und dass du ein schönes Leben führst, damit du ins Paradies kommst. Dass du weißt, dass dein Herr. Und deshalb diese Leute denken immer, Schweine, was ist mit uns am Ende? Wird jemand von uns ewig bleiben? Natürlich nicht. Keiner wird ewig bleiben. Wir werden sterben. Aber danach, was nehmen wir mit? Werden wir Vermögen mitnehmen? Nein. Werden wir Familie mitnehmen? Auch nein. Werden wir, sage ich jetzt, Häuser mitnehmen? Auch nein. Nicht. Was wir mitnehmen werden, ist, was wir getan haben in diesem Leben. Weil die Werke zählen. Und dieser gerechte Anführer oder gerechte Herrscher oder der andere, der Mann, der barmherzig ist oder der Dritte, der das Gut für die anderen tut, das verbindet diese Leute, verbindet, dass sie den richtigen Glauben verinnerlichen. Und aus diesem Glauben handeln sie. Und wenn man den richtigen Glauben hat, wenn man hier davon, sage ich jetzt, im Gehirn weiß und im Verstand verstanden hat und im Herzen das verinnerlicht, mein Glaube, mein Weg ist der richtige Weg. Aber ich muss besser werden. Ich muss was leisten. Ich muss was tun, damit ich diesen Glauben behalte. Dann werden sie was schaffen. Aber wenn man sagt, ja, mein Glaube, ja, naja, ich weiß nicht, ich kann nicht, da tut man nicht, da ist man faul, da tut man gar nicht. Deshalb wird man ungerecht, wird man natürlich gierig und da hat man schlechte Eigenschaften. Deshalb immer fängt das an beim Herzen, dass du verstehst, dass deine Religion die richtige ist. Und weil du weißt auch, dass Allah mit dir abrechnet, deshalb versuchst du, Gutes zu tun, Schlechtes zu meiden, damit du ins Paradies kommst. Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Das ist der Sinn. Was lässt ein Führer gut werden? Weil er Allah fürchtet, weil er weiß, Allah wird mit ihm abrechnen. Es gibt Tag des Gerichtes. Was lässt ein Armer, sage ich jetzt, so werden? Ja, der Arme, der braucht doch, aber trotzdem. Ich sage, nein, ich vertraue auf Allah und ich weiß, dass Allah mir helfen wird. Deshalb, das brauchen wir zu verstehen, warum diese Leute so sind. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Das nächste Mal reden wir über Babu Wujub Ta'ati Wulati Al-Amri. Wir reden das nächste Mal. Nach dem Gebet. Wir beten jetzt. Nach dem Gebet kann man Fragen stellen. Die Brüder und Schwestern im Internet, ihr könnt eure Fragen an meine Person direkt schicken. Wir beten erstmal inshallah Isha Gebet und nach dem Gebet machen wir weiter beten in Italien. Ich möchte heute nicht so lang machen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Khairan shaf. Bin Naji. Naji. Ha? Rohan. ولنبلونكم بشيء من الخوف الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم سمع الله لمن حمده. اللهم الله Thank you. Hat es dir gefallen bei uns? Ja, sehr gut. Ja? Macht er. Bisschen Herz ruhig? Ja. Okay, super. Dann kommst du am okay, ja. Dann bleibt ihr ein bisschen auch im Unterricht, okay, ja. Bis ihn anzubeten. Ja. Und dass du glaubst an den letzten Gesandten Gottes und alle Gesandten. Ja. Das ist am Anfang genug. Ja. Okay. Alles andere dann kommt später. Langsam. Ein Kind bekommt von Anfang an nicht Fleisch. Das glaubt. Kommt Milch. Ja, natürlich. Okay, und wenn Milch da ist, dann kann man weiter was machen. Genau. Okay? Herzlich willkommen. Ja, danke. Alaikum. Alaikum, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alles gut? Alhamdulillah, barakallahu. Wie waren die Airports, Chef? Ja. Lauter, Chef? Von Ihnen, diese Größen. Zum Bestellung für nach Hause. Das habe ich schon gesprochen. Was von Größen? Soll ich mich messen, meinst du? Ja, ja. Die Schulter, Bauch und das und wie lange brauchen Sie die Hose? Wie lange? Kurz und. Also bei uns nicht so lang, bei uns geht eigentlich so bis hier. Ich mache das morgen. Okay, inshallah. Dann und lass jemand das machen und dann sagen wir. Inshallah. Und die Nutze schickt er schon einer. Aber wir lassen mich bestellen und von zu Hause nicht machen. Aber nicht, dass die Leute mich so sehen, sagen sie, wir wollen kein Ramadan mehr, die wollen ihn. Nee, das ist, und das Rosa hat das mitgenommen und dann noch nach oben hier. Aber sonst, wir haben immer alle. Ustaz, ja? Der grüßt dich, der Bruder aus Erfurt. Mann? Ein Bruder aus Erfurt. Mhm. Ja, ja, Timur. Timur. Ja, genau. Der hat gesagt, grüß Murat. Ich habe gesagt, der hat uns, der könnte mitkommen. Aber ich habe nicht gewusst, dass er hinfahren. Du, Kollege, nicht unter, ich komme.